Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im heutigen Hörspieltermin bringen wir Auszüge des Briefwechsels zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Er beginnt im Frühjahr 1958. Ingeborg Bachmann ist bereits eine gefeierte Dichterin, Preisträgerin der Gruppe 47. Nun wird ihr Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« gesendet. Max Frisch, in dieser Zeit mit Inszenierungen von Biedermann und die Brandstifter beschäftigt, schreibt der jungen Dichterin, wie begeistert er von ihrem Hörspiel ist und wie wichtig der Blickwinkel der Frau, die Beleuchtung der anderen Seite sei. Mit Bachmanns Antwort im Juni 1958 beginnt ein Briefwechsel, der vom Kennenlernen bis lange nach der Trennung in fast 300 überlieferten Schriftstücken Zeugnis ablegt vom Leben, Lieben und Leiden eines der bekanntesten Paare der deutschsprachigen Literatur. Nähe und Distanz, Bewunderung und Rivalität, Eifersucht, Fluchtimpulse und Verlustangst. Aber auch die Schwierigkeiten des Arbeitens in der gemeinsamen Wohnung und die Spannung zwischen Schriftstellerexistenz und Zweisamkeit. Die Briefe zeigen einmal mehr, dass Leben und Werk nicht zu trennen sind. Sie sind intime Mitteilungen und zugleich große Literatur. Hören Sie nun Auszüge aus diesen Briefen, gelesen von Johanna Wokalek und Matthias Brandt. Und hören Sie Kommentare der Herausgeberinnen des Briefwechsels, Barbara Wiedemann und Renate Langer. Max Frisch hatte beim NDR in Hamburg zu tun und ließ sich das Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« vorführen, das dort am 29. Mai 1958 urgesendet wurde. Dann schrieb ich einen Brief an die junge Dichterin, die ich persönlich nicht kannte. Wie gut es sei, wie wichtig, dass die andere Seite, die Frau, sich ausdrückt. Wir brauchen die Darstellung des Mannes durch die Frau. Die Selbstdarstellung der Frau. So fing es an. Wir haben es nicht gut gemacht. Eine Collage aus den Briefen von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. München, 9. Juni 1958. Verehrter, lieber Max Frisch. Ihr Brief ist mir schon so vieles gewesen in dieser Zeit. Die schönste Überraschung, ein beklemmender Zuspruch und zuletzt noch Trost nach den argen Kritiken, die dieses Stück bekommen hat. Ich wollte Ihnen ja schon eher antworten, aber in den letzten Tagen sah es bald aus, als ginge meine Reise über Zürich, bald als ging sie weit dran vorbei. Und nun ist's entschieden. Sie geht über Zürich. So will ich den Brief rasch abschicken mit der Frage, ob ich Sie, wenn ich Sonntag, diesen kommenden Sonntag nach Zürich komme, sehen darf. Ich könnte 2, 3 oder 4 Tage bleiben und ich hoffe so sehr und ohne rechte Überlegung, dass auch Sie es wünschen könnten. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Paris, 6. Juli 1958. Teilabschrift durch Frisch. Ich liege neben dir, Ingeborg, und du bist nicht da. Wirst du je wieder da sein? Ich bin glücklich und ratlos. Ich liebe eine Frau, die mich liebt, und du trittst in mein Leben, Ingeborg, wie ein lang gefürchteter Engel, der fragt Ja oder Nein. Und ich bin glücklich und ratlos und zu feig, um über die Stunde hinaus zu denken. Ich will den Sommer mit dir. Ich bin nicht verliebt, Ingeborg, aber erfüllt von dir. Du bist ein Meertier, das nur im Wasser seine Farben zeigt. Du bist schön, wenn man dich liebt. Und ich liebe dich. Das weiß ich. Alles andere ist ungewiss. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Neapel, 16. Juli 1958. Die Fahrt war so lang, aber sie hätte noch länger sein müssen. Dann hätte ich ganz begriffen, wie weit ich weg muss von dir. Mein Liebster, das ist furchtbar. Jetzt geht draußen ein Wind um, ein wilder, es geistert im Haus. Ich wollte gleich schlafen gehen, damit dieser Tag vorbeigeht, und jetzt bin ich doch wach und muss an alles denken. Ich glaube, mein Herz tut mir weh. Sag mir, wie es dir geht, ob du dich freier fühlst und ob du es gut machen konntest. Denn wenn für dich alles gut ginge, für euch, dann könnte ich unsere Trennung ohne die Auflehnung annehmen, die manchmal noch in mir ist. Leb wohl. Gute Nacht. Fang zu arbeiten an. Ingeborg. Herausgeberin Dr. Renate Langer. Ja, ich glaube, dass man sich nicht täuschen sollte von Bachmanns scheinbar spontanen, leicht hingeworfenen Sätzen. Da ist jeder Satz zielgerichtet. Da trifft jeder Satz den Empfänger, nämlich Max Frisch, genau ins Herz. Und sie erreicht ja dann auch genau das, was sie sich vorgenommen hat. Nämlich einerseits tut sie so, als würde sie die Trennung akzeptieren und andererseits aber unterminiert sie Frischs Entschlossenheit. Und wie gut ihr das gelingt, zeigt sich ja darin, dass er dann sehr rasch nach Neapel reist und sie abholt und die Beziehung dann eben weitergeführt wird, beziehungsweise erst so richtig in Gang kommt. Sie weiß, wie man mit Sprache die Herzen der Menschen erreicht. Nicht nur in ihrer Literatur, sondern eben auch als Briefschreiberin. Und bei Frisch zieht sie alle Register. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Männedorf, 25. Oktober 1958. Durchschlag. Meine geliebte Ingeborg, ich bin selig. Hermes ist im Spiel und er, der Bewegliche, findet mich beweglich. Oder bist du die Zauberin? Ich träume also nicht. Es ist in aller Wirklichkeit, eben bin ich nochmals hingegangen mit dem Metermaß, eine herrliche Wohnung, die ich auf den 15.11. gemietet habe. Der Ort heißt Ütikon, 25 Minuten von der Stadt, solange wir keinen Wagen haben. Von der Station zum Haus sind 6 Minuten. Das Haus, erbaut 1634, heißt zum Langenbaum. Ein großes Haus nach alter Landhausart, sehr gut im Stand. Vor dem Haus ist ein Garten, kein Park, aber von der Wohnung sieht man darüber hinweg frei auf den See. Und der See ist hier schöner als bei Zürich, weiter. Das Gegenufer wenig bebaut, also grün. Der Garten darf benutzt werden, man kann natürlich baden und im Garten lesen. Sich sonnen, Gäste haben. Es fragt sich nun, wie wir die 3 Zimmer verwenden als Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Ich habe eine Idee, bin aber neugierig, was dir vorschwebt und freue mich unbändig aufs Einrichten, wofür ich den Zürcher Literaturpreis verwenden will. Du, man kann's ganz herrlich machen. Ich werde Anfang Dezember dort einziehen. Ach du... Und es ist so vieles, was mich mit Zuversicht erfüllt. Ich freue mich auf die Zukunft. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. München, 25. Oktober 1958. Liebster, ich sehne mich so sehr nach dem Leben mit dir. Ich weiß jetzt, dass es gut ist, zu dir zu gehen. Lieb mich sehr, damit ich nie mehr friere und so allein durch die Winterluft gehen muss wie heute Abend. Mein Vertrauen zu dir ist so groß, dass ich nicht einmal Angst habe, noch viel falsch zu machen. Du wirst mir ja die Hand halten. Wir werden sehr still und gut leben. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Männedorf, 20. Juni 1959. Durchschrift. Liebe, ferne Ingeborg. Ich sollte nicht nur, ich möchte dir schreiben. Viel, was uns betrifft. Aber selbst wenn ich in viel Leerlauf meine, eine Einsicht zu haben, kann ich keine Sätze machen, die nachher noch etwas enthalten. Eben kommt dein Brief vom 18.06. Ich bin so froh um jede Zeile, die mir hilft, dich zu sehen in Rom. Kannst du arbeiten? Oft versuche ich mir deine Tage jetzt vorzustellen. Ich habe keine Ahnung, was du denkst. Ob du an uns denkst oder nicht? Was du wünschest und was nicht, ob etwas für dich geschehen ist und wie es sich dir deutet. Am letzten Montag, von Heidi hingefahren, war ich in der Wohnung, um Bücher zu holen. Ich kann dir nicht sagen, wie das war. Ich saß allein und eigentlich verständnislos für alles, sah mich um, sah, wie hausmütterlich du gewirkt hast im Aufbruch und saß wie ohne Ahnung, wer da gewohnt haben mag. Ob die Bewohner je wiederkehren? Ob all das einmal von fremden Männern gepackt wird? Die eheliche Ordnung in den Schränken, die Benutzbarkeit von allem, vom Wasserhahn bis zum Aschenbecher, dabei ein Gefühl, wie man's in Pompeji hat. Seltsam die Reste in Flaschen. Es muss vor kurzem gewesen sein, sonst wäre Schimmel auf dem Wein. Zeugnisse von Geschmack, von liebevoller Wahl, der schöne schwarze Quadrattisch und anderes, sind gespenstischer als bloße Utensilien, die zur Zeit gehören und nichts mit den Personen zu tun haben. Von den Personen steht fest, eine weiblich, eine männlich. In grosso modo. Ganz langsam, da es mir oft noch schwindlig ist, fuhr ich allein weg, um nicht länger so dort zu sitzen. Was mich hindert, dir zu schreiben, sind nicht allein die Sehstörungen als vorübergehende Folge der täglichen Infusionen, sondern das Bewusstsein einer Unmündigkeit. Wie ein Schatten geht es allem, was man zu denken oder zu beschließen versucht, voraus. Was ist eigentlich geschehen? Es war unmöglich für mich, meine liebe Inge, mich dir mitzuteilen. Drum habe ich dich zum Weggehen überredet. Die Verbindung zur Welt ist in einer Art zerrissen, dass mir auch ein anderes Wesen, als du es bist, kaum hätte helfen können. Im Grunde bin ich jetzt sprachlos. Es handelt sich für mich um eine Erfahrung, auf die ich nicht gefasst gewesen bin, die der Krankheit. Ich nehme an, dass du zu deinem Geburtstag in Neapel sein wirst, jedenfalls nicht allein. Was soll ich dir wünschen? Dass du arbeiten kannst. Ach, Inge, für diesen Brief habe ich einen vollen Nachmittag gebraucht. Und was steht drin? Dein Max. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Rom, 26. Juni 1959. Mein lieber Max, vor 2 Tagen kam dein erster richtiger Brief. Und gestern an meinem Geburtstag habe ich dir geschrieben, habe versucht zu antworten in der Nacht, ehe der Morgen kam. Aber der Tag hat dann so vieles geändert, dass ich ihn zerreißen muss. Kann. Denn er hätte dich vielleicht doch bekümmert. Und das möchte ich ja nicht. Doch muss ich einiges als Voraussetzung erwähnen. Diese Zeit nach der Abreise war sehr schlimm, die Wohnungssuche hoffnungslos. Ich wusste ja schon vorher, dass man nur Kontrakte für ein Jahr machen kann. Aber ich war nicht fähig, vor der Abreise solche Dinge wirklich zu bedenken, die dann am Ort erst wirklich problematisch werden. Zudem ist alles noch viel teurer geworden. Das Bleiben in Rom hätte eine Katastrophe bedeutet, auch finanziell, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was ich ein Jahr in Rom machen soll. Gestern nun, als gäb's einen unsichtbaren Regisseur in solchen Finsternissen, erhielt ich ein Telegramm vom Fischer Verlag. Und darin stand, der Rektor und der Senat der Universität Frankfurt würden es außerordentlich begrüßen, etc., wenn sie die neu gestiftete Gastprofessur für 1959-60 für Poetik annehmen würden, 2 Vorlesungen im Monat, etc. Ich habe eben zurücktelegrafiert, dass ich prinzipiell damit einverstanden bin. Die Bedingungen werden dann noch besprochen, wahrscheinlich muss ich deswegen irgendeinmal schon vor dem Herbst kurz nach Frankfurt fliegen. Ich weiß nicht, wie ich unter anderen Umständen auf dieses seltsame Angebot reagiert hätte, aber es kommt mir vor, als wäre es die Rettung. Ich hatte zu der Zeit auch schon deinen Brief und obwohl ich ihn nun schon fast auswendig kann, weil ich nach einem Anhaltspunkt für mich suche, gelingt es mir nicht, einen zu finden. Ja, ich bedenke immer, dass du krank bist. Dächte ich daran nicht, dann wäre ich nicht imstande, irgendetwas zu verstehen. Und bei allem, was du sagst, tust, denke ich daran und versuche, alles hinzunehmen. Nur kann ich nicht in dieser Notlage aufhören, an die Arbeit und an irgendeine Form des Weiterlebens zu denken, sonst zerbricht mir alles. Damals, ein paar Tage, ehe ich wegfuhr, hast du mir gesagt, dass du mir in einigen Monaten entweder sagen wirst, dass die Trennung definitiv ist oder dass sie es nicht ist oder dass wir einen anderen Weg finden sollen. Und daran hat sich nichts geändert. Du erlaubst mir nicht, zurückzukommen. Das fühle ich. Du schreibst, du hättest manchmal deine eine Einsicht, aber du könntest sie nicht mitteilen und so werde ich sie wohl nur in der Konsequenz erfahren. Du fragst, was ich denke, was ich wünsche, als hätte ich dich darüber je im Zweifel gelassen, als wüsstest du es nicht. Du hast mir nur zu verstehen gegeben, dass ich mich darüber nicht mehr äußern soll. Was ich im Sinn habe? Nichts. Nur jetzt diese Pläne, die von außen an mich herangekommen sind, so gut wie möglich durchzuführen. Ich habe nur mehr einen ganz geringen Rest von Stolz, gerade so viel, dass ich dir versprechen kann, mich nicht mehr zu äußern über meine Wünsche. Du sagst auch, du könntest mir keinen Geburtstagskuss geben, deiner Krankheit wegen. Das gehört auch dazu, zu der Ahnungslosigkeit, denn ich habe mich nicht zurückgezogen, mich hat auch keine Gelbsucht und keine Ansteckungsgefahr gehindert, und das weißt du auch, wenn du richtig zurückdenkst. Das Hindernis ist ein ganz anderes, und du hast es aufgerichtet. Aber es soll kein Vorwurf sein, nur eine Richtigstellung. Ich weiß nicht, was ich alles noch schreiben wollte. Ich bin todmüde von diesen Hetzjagden der vergangenen Tage und zugleich müde nach der ersten Erleichterung, der Hoffnung, dass alles besser wird. Und diese Hoffnung will ich dir vor allem mitteilen, damit sie deine Hoffnung unterstützt in diesen Tagen, damit dir eine Sorge, wenn du sie im Geheimen gehabt haben solltest, genommen ist. Deine Ingeborg. 1. Juli 59. Geliebte Ingeborg, unser Ferngespräch vorgestern hat dich in einer Enttäuschung zurückgelassen. Du hattest eine bestimmte oder unbestimmte Erwartung, die ich nicht erfüllt habe. Ich fühlte es erst nachher. Deine Stimme nach so langer Zeit. Ich liebe dich, Ingeborg, und ich sehne mich nach dir oft, aber ich bin verzweifelt. Ich kann dich nicht rufen, nur weil ich verzweifelt bin. 2. Juli. Viel wäre richtig zu stellen. Indem ich dich um Nachsicht bitte für die Dürftigkeit meiner Briefe, kommt es doch zu jener steten Klagerei der Kranken, die ich nicht wollte. Seit ich weiß, dass du dich in Rom nicht herrlich fühlst, wie ich im Spital, als ich dich zu Rom überredete, einfach annahm, dachte ich mehr als einmal, es wäre vernünftiger, du würdest zurückfahren in die Wohnung und dort arbeiten, während ich in einem Heilbad bin. Vernünftiger als dieses Gehetz in Rom oder sonst wo. Etwas Vernünftigeres als Vernunft sagte nein, so oft ich dir in diesem Sinn schreiben wollte. Ich weiß nicht, wie du darauf geantwortet hättest, aber ich weiß, die Gewöhnung setzt sich so leicht an die Stelle einer Lösung, so leicht und mächtig, dass man Jahrzehnte braucht, um einzusehen, was man schon einmal wusste, eben, dass es keine Lösung ist. Dies zu deinem Satz, dass ich dir nicht erlaube, zurückzukommen. Das fühlest du. Inge, ich bin nicht dein Herr, der dir erlaubt oder nicht erlaubt, und du bist nicht die Magd. Du bist eine Junggesellin, die zuweilen Lust hätte, einfach zu gehorchen, einfach hinzunehmen. Wie lange? Bis die Lust aufhört. Bis du als Ingeborg Bachmann erwachst und tust, was dir als Ingeborg Bachmann passt. Lass uns also nicht Herr und Magd spielen. Es hätte den Vorteil, dass die Magd keine Ahnung haben muss, warum der Herr so launisch ist, und dass der Herr, der sich mit einer Magd begnügt, keine Ahnung erwartet. Aber diese Rollen sind uns nicht bestimmt. Sprich auch nicht von Stolz, Inge. Ich habe dich nicht verstoßen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es so, wie wir es mit unserer Liebe versucht haben, nicht gehen kann. Und daran bin ich zusammengebrochen. Und was ich getan habe, indem ich dich zu dieser Reise überredete, ja vielleicht sogar nötigte, war Notwehr in einer Gefahr, die in jener letzten Woche ernster und akuter war, als wir wussten. Ich sehe in der Krankheit dieser etwas anderes als du. Nicht einen mildernden Umstand für mein Verhalten, sondern einen Ausdruck meiner Situation. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Du schreibst in einem frühen Brief aus Rom, ich solle nicht mein Alleinsein anstarren, denn ich hätte es ja gewünscht. Nur ich könnte es aufheben. So ist das nicht, Inge. Nicht für mich. Ich habe dieses Alleinsein nicht gewünscht. Es war seit Monaten da. Es machte mich seit Monaten immer stummer. Und dafür bitte ich dich um Verzeihung. dass ich dir von einem gewissen Punkt an nicht mehr geholfen habe, meine Situation zu sehen. Ich wollte dich nicht irreführen, glaub mir, es war nicht Wille, sondern Resignation. Ich fand keine Brücke, keine Möglichkeit einer Brücke. Ich bin auf Brücken angewiesen, du wahrscheinlich nicht. Ich zweifle nicht an deiner Liebe, Ingeborg, nicht an der Größe deiner Liebe, wenn du liebst. Ich weiß nur, dass ich nicht beziehungslos lieben kann. Ich kann nicht allein sein. Das ist der Fluch. Oft denke ich auch, dass darin ein Missbrauch der Liebe liegt. Ich will von der Liebe, dass sie das Alleinsein aufhebe, und daher die Katastrophen. Es genügt mir nicht, dass ich geliebt werde. Ich glaube es nicht, wenn ich dabei allein bleibe. Und während die Liebende denkt, ich sollte tanzen vor Glück, dass sie mich liebt, und ich sollte mich auserkoren fühlen durch ihre Liebe, scheint mir, sie irrt sich. Sie liebt mich nicht so wenig wie einen anderen, sondern sie liebt die Liebe und sich selbst als Liebende. Ich bekomme den bösen Blick, ich sehe meinerseits die Hände in den Hosentaschen, vor allem ihren Narzissmus, der mich als Spiegel verwendet. Ich suche die Grenze zwischen Größe, die der beziehungslosen Liebe eignet, und Trug. Ich weiß oft nicht, was ist groß und was ist kindisch. Ich sehe einen wilden und schäumenden Strudel der Eigenliebe, herrlich als Anblick, aber wer sich hineinwirft, sollte nicht verwundert sein, wenn er nicht getragen wird und als Wrack herauskommt. Ob ich nicht, weil ich der wirklichen Liebe nicht gewachsen bin, stets etwas ersehne und fordere, was mit wirklicher Liebe nichts zu tun hat? Ich frage mich wirklich. Erinnerst du dich an unser Gespräch auf der grünen Dachterrasse über Porto Venere damals? Ich hocke vor dir auf dem Boden, ich sehe dich und das Geländer, das Meer durchs Geländer. War es nicht sehr schön? Ich sprach von deinem Bewusstsein, auserlesen zu sein. Das hat mich im Spital wieder beschäftigt. Dann sprach ich davon, dass du den Partner nicht trägst. Ich wusste es also von Anfang an. Wenn wir einander wiedersehen und wenn wir wünschen, einander nicht zu verlieren, so müssen wir zu dem Wissen zurück, das wir am Anfang hatten, glaube ich. Wir sollten nicht zusammenwohnen. Das Alleinsein, das ich dann doch nicht wahrhaben will, das Alleinsein in der Alltagsnähe, die auf Schritt und Tritt ihre höhnische Grimasse dazu macht, das ist zermalmend. Wir haben zusammen gewohnt, weil wir beide gewünscht haben, zu Hause zu sein. Man kann nicht zu Hause sein, zu zweit und allein sein. Du wirst mich aber immer allein lassen, Inge. Nicht nur mich. Ich habe mein halbes Leben vertan mit dem Irrsinn, ein Wesen ändern zu wollen nach den Wünschen und Bedürfnissen meiner Liebe. Ich sollte es nicht nochmals tun. 3. Juli 59. Heute vor einem Jahr haben wir uns getroffen. Ob du den kleinen Rosengruß, den ich zum heutigen Tag schickte, bekommen wirst? Die Metzger aus den Hallen, erinnerst du dich, die mit den blutigen Schürzen? Unsere Küsse auf der Straße zwischen Kisten voll Gemüse, das Morgengrauen mit deinem Schrecken. Jetzt, per Notzeit, muss ich zur Post, dass du diesen Brief noch in Rom bekommst, bevor du nach Frankreich fährst. Ich weiß, dass der Brief wieder unklar ist, stolperig, wie ich es auch im Gespräch noch wäre, voll Löcher. Aber es ist ein sommerblauer Tag und ich glaube daran, dass wir in einem Monat am Meer sitzen, dass ich sprechen kann mit dir. Ob du hören kannst? Vielleicht sollte man nur am Meer sitzen und schweigen, ohne am Schweigen zu verderben, ohne ein Du zu erwarten, Hand in Hand allein, zärtlich beziehungslos, ohne Hoffnung. Ob ich's je so weit bringe? Ich küsse dich. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Rom, 7. Juli 1959. Ich komme nicht los von deinem letzten Brief. Ich muss dir noch einmal etwas darüber schreiben, weil ich sonst nicht mehr atmen kann und ersticke daran. Ich hätte dich allein gelassen, schreibst du, als wichtigsten Grund. Darum habe ich alles wieder an mir vorbeiziehen lassen. Viele Male. Die ganze Zeit mit deinen Krisen und finsteren Löchern, mit Madeleine und der unvergangenen Vergangenheit, mit der Scheidung und der Operationszeit und dann mit dem Anfang der Krankheit. Nein, Max, es ist einfach nicht wahr. Du hast es sehr schwer gehabt in unserer kurzen Zeit, weil so vieles auf dich zugekommen ist, eben alles, was ich aufzähle und vielleicht noch einiges mehr. Und von der Arbeit spreche ich nur nicht, weil uns das beide gleichzeitig begleitet, mit den unaussprechbaren Schwierigkeiten. Und in derselben Zeit war ich ohne Krisen und ohne Krankheit, ohne Probleme und sehr, sehr glücklich, wie noch nie. Ich war aber bei dir, wenn du unglücklich und krank warst, immer, nur zuletzt nicht mehr, weil du mich ausgeschlossen hast. Wir haben die halbe Nacht durchgeredet, wenn es dir schlecht ging, und ich glaube, ich war zärtlich, auch wenn du krank warst. Zumindest glaube ich das, wenn ich an den Januar denke und an den Anfang der Gelbsucht, aber du kannst mir widersprechen, wenn du kannst. Aber für dich heißt das alles jetzt auf einen Nenner gebracht, allein gelassen. Jetzt geht es mir schlecht. Und es ist niemand da. Vor allem du bist nicht da. Und das nenne ich allein gelassen. Du warst für mich nur da, solange es mir gut ging. Und wir wissen zwar, warum du jetzt nicht da bist, aber wenn eine Bindung wäre, dann wärst du trotzdem da. Ich meine, du ließest mich einfach bei dir sein oder in Ytikon. Ich hätte dich nie allein gelassen, auch wenn du 15 Jahre lang die Gelbsucht gehabt hättest, wäre ich nicht fortgegangen. Alles kommt mir so verdreht vor, was du sagst, denn unzugänglich warst nur du sehr oft. Unansprechbar. Du hast dich umwerben lassen und du warst so oft nicht vorhanden für mich. In deinem Brief schreibst du selber, dass du mir schon seit langem die Brücken abgebrochen hast, dass du nicht mehr imstande warst, mir eine Chance zu geben. Ich verstehe dich nicht mehr. Wer hat wen allein gelassen? Dienstag nachts. Diesen Brief habe ich schon mehrere Male angefangen. Er ist die Arbeit von 3 Tagen. Dein letzter Brief war so ein Schock für mich. Du schreibst, ich hätte in Porto Venere gesagt, ich fühle mich auserlesen. Erstens ist das kein Wort von mir, und selbst wenn ich so etwas Ähnliches gesagt haben sollte, so muss es einen Platz in unseren Liebes- und Scherzgesprächen von damals gehabt haben. Es gibt Sätze, die man nicht aus dem Zusammenhang reißen darf. Wenn du mir das heute im Ernst in Erinnerung rufst und glaubst, dass ich fähig wäre, etwas so Stupides und Anmaßendes zu denken, dann kann ich nicht mehr weiterreden. Es scheint dir überhaupt viel zu Porto Venere einzufallen, unsere Bedenken von damals, die Bedenken von 2 Menschen, die noch keineswegs entschlossen sind, ein Leben miteinander zu wollen. Seither aber ist viel geschehen. Ich habe mich zu dir entschlossen und ich habe mit dir gelebt, und du hast es auch gewünscht, hast auch mit mir gelebt. Aber wozu sage ich das alles noch? Du hast vielleicht schon alles mit dir abgemacht. Dein Entschluss steht fest und ich bin so töricht, noch immer Briefe zu schreiben, zu erwidern, dich erinnern zu wollen, woran du nicht erinnert werden willst. Ich wollte, ich könnte die Kraft aufbringen, von hier abzureisen. Ich gebe mir noch einmal ein paar Tage Frist. Ich telegrafiere, wenn ich abreise. Ingeborg. Herausgeberin Dr. Barbara Wiedemann. Die Krise im Frühjahr hat mehrere Ursachen. Man muss sich zunächst klar machen, dass beide allein gewohnt haben, bevor sie zusammengezogen sind. Und zwar auch, wenn sie mehr oder weniger feste Beziehungen hatten. Beide arbeiten ja zu Hause an der Schreibmaschine und plötzlich ist da eine nebenan, der oder die hört, ob man tippt, das heißt arbeitet oder nicht. Eine Zeit lang standen im Herbst 1958 2 Wohnungen zur Verfügung. Anfangs konnte man also ausweichen. Ab März 1959 erstmal aber nicht mehr. Da gab es nur noch die eine Wohnung in Ytikon am Zürichsee. Dieser Zeitpunkt fällt zusammen mit dem Beginn einer schweren Krankheit von Max Frisch, einer Hepatitis. Frisch beschreibt das eindrücklich, die körperliche und geistige Schwäche, die schweren Albträume. In einer solchen Situation wird das Zusammenleben noch schwerer. Die Krise hat zwei Phasen. Zunächst ist Frisch zu Hause. Die Krankheit ist auch noch nicht diagnostiziert. Er muss an seinem Auftragsstück Andorra arbeiten, ist dazu aber nicht in der Lage. In dieser Situation kann er ihre Gegenwart schlecht ertragen. Sie wiederum kann mit dem Kranken in derselben Wohnung auch nicht arbeiten, müsste das aber auch ganz dringend. Sie hat das Manuskript für ihren Erzählungsband »Das 30. Jahr« dem Verlag für August versprochen. In der zweiten Phase ist Frisch im Krankenhaus und will vor allem seine Ruhe, keine Besuche von ihr. Im Prinzip könnte Bachmann in dieser Situation in der gemeinsamen Wohnung bleiben, arbeiten. Sie tut es aber nicht. Sie hatte sowieso einen Besuch in Rom geplant, um Hans Magnus Enzensberger während seines Studiums dort zu besuchen. Die Korrespondenz zeigt ganz grundsätzliche Schwierigkeiten, miteinander umzugehen, zu verstehen, was der andere meint. Das ist auch nicht einfach, weil beide nicht alles schreiben, was sie denken und fühlen. Der kranke Frisch ist sich nicht mehr im Klaren darüber, ob er die Beziehung tatsächlich überhaupt noch will. Das notiert er in ein Tagebuch, von dessen Inhalt wir aber nur indirekt wissen. Und die Romfahrerin Ingeborg Bachmann beginnt ein Verhältnis mit Enzensberger. Was sich die beiden unter ihrem Zusammenleben vorgestellt haben, entwickelt sich im Lauf der gemeinsamen Zeit. Wir haben es, denke ich, zu diesem Zeitpunkt mit einem eher traditionellen Modell zu tun. Nach der Krise 1959 änderte sich dieser eher traditionelle Lebensentwurf. Es gibt eine weitere Wohnung in Zürich, in die Bachmann sich zum Arbeiten zurückziehen kann. Später standen ja jeweils eine Wohnung in Rom und die Wohnung in Uetikon zur Verfügung. Ebenfalls als Erkenntnis aus der Krise zu verstehen sind zwei quasi vertragliche Regelungen im März 1960, und zwar anstatt einer Heirat, zu der sich Bachmann nun nicht entschließen kann. Frisch setzt sie als Alleinerbin in sein Testament ein und sie treffen auf einer Venedigreise eine wohl nur mündliche Vereinbarung, den sogenannten Venedig-Vertrag. Beiden wird eine große Freiheit bei sexuellen Kontakten eingeräumt, über die man mit dem anderen auch nicht zu sprechen hat, es sei denn, das Neue rüttle an den Grundfesten ihrer Beziehung. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Flug New York-Zürich, 29. März 1960. Abschrift durch Frisch. Geliebteste Frau, nun fliege ich also zurück. Du wirst mich nicht erwarten, du bist in Leipzig. Bei dir ist es schon Nacht. Hier scheint noch die Sonne über den verlassenen Kontinent herauf. Warum nur denke ich so viel, zu viel, nämlich immer, an diese meine Ingeborg? Ich habe viel sehr schöne Frauen gesehen, aber mit Schrecken. Ich habe kein Verlangen nach ihnen, sondern nur nach dir. Trotzdem werde ich ja nun gelegentlich, wenn es sich gibt, andere Frauen umarmen, um frei zu werden von meiner irrsinnigen Treue, die auf dir lastet als Forderung, Hoffnung, Bangnis auf Treue. Wie wird es dann sein, du? Es war ja doch sehr schön, Ingeborg, dieses ganz und gar. Wenn es nur nicht den Nachteil hätte von Natur aus, dass die körperliche Liebe stirbt in Gewöhnung, im freundlich gelassenen Mangel an Neugierde, im Gleichmut. Es ist halt so. Die Ahnung davon, dass eine fremde Hand, nur eben weil sie noch fremd ist, deinen Körper verzaubern kann, wie meine Hand es nicht mehr kann, auch nicht in Venedig, macht mich so ängstlich, unfrei, mühsam. Ich weiß. Ich hoffe, dass meine Hand, wenn sie wieder, nicht nur aus Erinnerung weiß, dass sie verzaubern kann, dich wieder erreicht. Ich liebe dich, Ingeborg. Ich liebe dich. Jetzt fliegen wir über Neufundland, alle Seen noch gefroren. Links scheint noch immer die Sonne, Rechts über dem Atlantik kommt die Nacht von dir. Schlaf wohl, mein geliebtes Du. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Uetikon, 1. Februar 1961. Liebster Max, ob wir nicht doch heiraten sollen? Vieles wäre dann leichter, vieles schwerer für mich, aber doch manches leichter. Natürlich habe ich die rechte Reife noch nicht. Aber was denkst du? Deine Ingeborg. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Rom, 7. Februar 1961, Durchschlag. Meine geliebte Ingeborg, wir machen es am besten so, ich lese jetzt mit einem kleinen Wein dazu nochmals den Wildermut, mache, wenn ich etwas sagen möchte, mit dem Bleistift eine Nummer an den Rand, auch Nebensächliches betreffend, und tippe an deinem kleinen Arbeitstisch im Wohnzimmer gleich meine Weisheit dazu. Vorher aber nochmals kurz mein erster Eindruck. Es ist wie die anderen Stücke im Buch der Griff nach Erfahrung. Wunderbar unbelletristisch. Ich beneide dich. Ich beglückwünsche dich. Dein ganzes Buch ist eine große Sache. Sei glücklich mit dir. Deine andere Frage, ob wir nicht doch heiraten sollen, zu zögernd, ach, als dass ich nicht lächeln müsste, lass sie schweben. Du weißt seit einem Jahr, dass ich bereit bin, wenn du einmal nicht fragst, sondern willst. Wie ich dich liebe, sehe ich daran, dass ich dich so bewundern kann, ohne für meine eigenen Versuche zerschlagen zu sein. Ich küsse dich. Dein Max. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Lea, 27. Februar 1961. Mein geliebter Max, 1 Kilo habe ich etwa abgenommen. Also wirst du mich vielleicht etwas dünner finden Mitte März. Ich bin auch schon etwas stumpfsinnig. Man verblödet auf der Eisenbahn. In München, wie ich mit dir gesprochen habe, war ich danach so traurig. Du darfst nicht so klagen, wenn ich wieder anrufe. Ich konnte nicht frei sprechen. Erkläre dir später die Situation. München und Lübeck und Kiel, das war irrsinnig anstrengend. Erst heute, obwohl die Fahrt auch lang war, ist mir besser. Es ist 11 Uhr abends. Das gesellige Beisammensein war Gottlob kurz. Und ich schreibe jetzt im Bett in einem Provinzhotel, das schlecht ist wie die meisten, in denen ich war. Aber du musst mir wirklich alles nachsehen, denn ich bin stumpfsinnig, wie du mich nicht kennst. Nicht einmal Krimi lesen kann ich mehr. Meistens reicht es nur mehr für das Kursbuch und eine Zeitung. Heute nur war ich für 1-2 Stunden wieder in meiner Haut. Und da habe ich mich nach dir gesehnt. Und nach Liebe und Sprechen und Liebe vor allem. Es ist mir schon nicht recht, dass du so viel allein bist und klagen musst in Rom. Aber ich gehe nie wieder auf eine Lesereise. Ziemlich sicher nie mehr. Ich sehne mich nach dir, nach Buchmachen und allem, was gut ist und denkbar für mich. Dieser Zirkus und diese Öde sind nämlich wirklich undenkbar. Am liebsten tue ich noch lesen, dann ist man bei sich. Ich lese jetzt meistens schön und laut, gebe mir eine gute Zensur, aber das weiß natürlich niemand. Manches kann ich erst beim 10. Mal so lesen, dass ich mit mir zufrieden bin. Komisch. Du, lieber Max, schreib mir, hab mich lieb, wart auf mich und tu gut arbeiten. Deine Ingeborg. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Rom, 3. März 1961. Meine geliebte Frau, heute kam dein Brief, geschrieben in Leer. Deine Öde kann ich mir sehr vorstellen. Aber dass du gerne liest, gut liest, ist doch herrlich. Schade, dass ich dich nicht einmal versteckt im Saal hören kann. In Fahrt durch die Arbeit, obschon sie schwierig ist und in Absturzgefahren immerzu, bin ich zurzeit im Umgang mit Leuten wie eine Machina mit raschem Anzug, schnell, kräftig, wendig, vorfahrend. Kommen mir alle etwas schwach vor. Ich höre zu, aber durchschaue so leicht. Der Einzige jetzt, der mich erschrecken und umwerfen kann, bin ich selbst. Dies aber nicht vor anderen. Es kann gut sein, dass die Arbeit, so wie sie jetzt vor sich geht, unmöglich ist. Ich bin wie in einem Sturz, so wach, ohne Zuversicht, so Tag für Tag, von Morgen bis Abend, pausenlos fast. Auch wenn ich es sehr wahrscheinlich nicht umsetzen kann, ich bewundere den Grad der Umsetzung bei dir, Ingeborg, du wirkliche Dichterin, und vielleicht alles verbrennen muss, weil es sich bei mir nicht genug umsetzt, so macht doch der Vorgang selbst Intelligenz frei. Nicht nur den Mittelmäßigen gegenüber, auch wenn ich etwas lese, merke ich es. Und links und rechts Abgründe tödlicher Langeweile. Du bist mir, da du meiner Gegenwärtigkeit entzogen bist, etwas zu einem Gespenst geworden. Vielleicht hat es seine Wurzel in meiner Leber, ich weiß nicht, was anfangen mit meiner Liebe. Plötzlich schlägt die Heiterkeit der Einsamkeit um in Zorn, in Zerstörungslust. Die Melancholie, die du bis zum Überdruss an mir kennst, kommt mir dann vor wie Polsterung, damit mein Messer nicht an die Außenwelt kommt. Die Minderwertigkeitsnot, so manchen gegenüber, die ich zugleich in ihrer Fragwürdigkeit durchschaue, wie ein Schutz vor einem Hochmut, den ich durch Leistung nicht decken kann. Und meine Höflichkeit wie eine Buße für wilde Verachtung, für eine Schonungslosigkeit, der man nur sich selbst aussetzen darf. Dies alles, Ingeborg, nicht in Bezug auf dich. Dein Telefon aus München, ja, auch mich hat es traurig gemacht. Oder eher noch, da ich jetzt kein Gefälle zur Trauer habe, böse. Ich bin froh, dass dein Brief jetzt mich ins Unrecht setzt. Sei mir gnädig. Und halte deine Lesereise durch, Herz. Freu dich auf unseren Sommer. Wir verdienen reichlich Geld, wie ich aus Korrespondenz erfahre, und wollen jetzt eine Wohnung zusammen, wo man sich nicht klein machen muss. Du hast es verdient. Und du wirst mir, auch wenn meine Arbeit scheitert, den Mut geben, zum ersten Mal in meinem Leben so zu wohnen, dass man Platz hat für die raren Augenblicke des Stolzes. Dein Max. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Rom vor dem 19. Mai 1962. Kommentierte Teilabschrift durch Frisch. Mein Max, ich glaube, ich habe die Lösung. Es ist die erste, die mich überzeugt. Ich werde, sodass es kein Aufsehen erregt und wenn dir der Zeitpunkt richtig erscheint, abreisen. Ich gehe nach Wien. Ich kann die Entscheidung zwischen dir und Chiarini nicht treffen. Ich treffe sie drum gegen dich und ihn und mich. Rechte, Gast in Wohnung, ihr Gefühl etc. Deswegen vor allem möchte ich auch fort. Ich habe meinen Zustand der Rechtlosigkeit völlig begriffen. Ich will mich dem nie wieder aussetzen, keine Wohnung zu haben. Ich will eine Wohnung für mich. Im Original unterstrichen. Ich will nie mehr so gequält sein, weil ich rechtlos bin. Ein Zuhause zumindest, das werde ich haben, in dem ich mich verstecken und heulen kann. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Rom, 30. Mai 1962. Nicht abgesandt. Als ich zurückkehrte, von deinem Brief unterrichtet, dass du einen anderen Mann liebst, in dem Grad, der dir eine Trennung von mir nahelegt, um mit ihm leben zu können, habe ich damit gerechnet, dass du dich mir verweigerst. Ich sah dich und habe dich begehrt. Du hast mich nicht nur angenommen, sondern unsere Umarmung erfüllt wie lang nicht mehr. Dies mehr als einmal. Ich war, wenn auch ohne Täuschung, sehr glücklich. Ich nahm es an, dass du mit ihm inzwischen geschlafen hast, sonst hätte ich dich nicht nach 3 Nächten danach gefragt. Es ging für dich ohne weiteres, solange du uns beide hattest. Nach deinem Entschluss, ihn nicht wiederzusehen, hast du mich gebeten, dass ich dich in deinem Studio schlafen lasse. Ich solle das nicht missverstehen, ich war einverstanden. Besinnungszeit hast du es genannt. Ich war krank. Du schliefst im Gastzimmer, bis der Gast kam. Als das Gastzimmer besetzt war, gingst du nicht in dein Studio, sondern kamst in unser Schlafzimmer, weil drüben das Bett nicht gemacht war. Als ich dich zärtlich begehrte, erinnertest du daran, dass ich krank sei. Auch am nächsten Abend gingst du nicht wie vereinbart in dein Studio. Ich nahm an, dass der Beschluss sich überholt habe und war glücklich. Als ich dich dann umarmt habe, hast du dich nicht verweigert, was ja auch schwierig und unleidig wäre. Aber am anderen Morgen, heute, hast du mir gesagt, dass du doch eine Besinnungszeit erbeten habest. Du hast recht. Ich habe mich nicht daran gehalten. Heute im Lauf des Tages ging es mir auf, dass das ja nicht richtig ist. Worauf du dich besinnen willst, weiß ich nicht. Vielleicht möchtest du einfach eine Erinnerung wahren davor, dass sie überholt wird. Ein Akt der Treue sozusagen. Warum gehst du aber nicht in dein Studio? Ich kann nicht neben einer Frau liegen, die ich liebe und möglicherweise begehre und ihren Traum schonen. Ich möchte aber auch nicht die Geliebte eines anderen Mannes verführen, nur weil ich's als Gatte sozusagen leichter habe, während er, weil er unterdessen bei seiner Gattin schlafen muss. Heute Abend sagte ich dir, ich werde fortan im Studio schlafen. Du antwortest darauf, ich kränke dich. Wieso kränke ich dich immer? Du hast Schlafpulver genommen, sagst du, und kannst nicht antworten. Schade. Du sagtest, es sei ja alles nicht so, wie ich sage. Es ist nie so, wie ich sage. Aber du sagst nicht, wie es ist. Das Letzte, was du gesagt hast heute Vormittag, war das Gegenteil einer Einladung, dass ich neben dir schlafe. Als Schlafpulverleiche neben einer Schlafpulverleiche liegen, möchte ich ja nicht, jetzt nicht. So sitze ich jetzt in meinem Studio, nachdem auch ich zwei Schlafpulver geschluckt habe und bin doch so wach. Aber das wird sich geben. Ich nehme jetzt meine Wolldecke. Ich werde nicht frieren, eher schwitzen. Ich werde mich schämen, wenn ich erwache. Ich werde mich bei dir entschuldigen. Für alles. Du musst mir nur Zeit lassen. Du musst mich nicht verstehen, Ingeborg. Es ist doch an mir, dich zu verstehen. Du musst nur verzeihen, dass ich immer wieder nicht verstehe und meine, ich sei hier der Verwundete in diesen Wochen. Du bist es doch, die Hilfe braucht. Wenn ich nur auch so schlafen könnte. Ich bin so wach erschöpft. Soll ich zu einer anderen Frau gehen? Aber ich würde ja doch nur dich meinen dabei und mich selbst erniedrigen. Zu den Beruhigungs- und Schlafmitteln gibt es in den Briefen selbst erste Anzeichen im November, Dezember 1960. Ingeborg Bachmann war aber nicht erst seit ihrer Beziehung zu Frisch eine psychisch labile Frau, auch aus den Briefwechseln mit Paul Celan oder mit Ilse Eichinger geht das hervor, etwa ein Nervenzusammenbruch im Sommer 1950. Bachmann nützte die Tatsache, dass in Italien die Rezeptpflicht nicht allzu ernst genommen wurde und band bei der Beschaffung auch Frisch ein, wie man aus Briefen zwischen West-Berlin und Rom weiß. Ingeborg Bachmann und Max Frisch, Rom, Juli 1962. Dokument einer Auseinandersetzung. Soll ich sprechen? Nein. Ist das nicht feige und unnatürlich? Nur die Sache scheint mir schon sehr fortgeschritten. Mir auch. Und feige ist ja auch nicht so schlimm. Ingeborg, ich liebe dich und hange an dir. Drum bin ich oft sehr böse. Was soll ich also tun? Soll ich von dir weggehen? Wie? Wann? Du nicht. Aber ich bin unmöglich. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, du schon. Bitte, lass uns alles versuchen. Wir haben so viel, wenn wir es wollen. Du hasst mich. Nein. Es ist aber so. Nein, aber lieben ist nicht immer minniglich. Ich schreibe keine Bücher mehr. Ich bin schlecht und dumm. Ich bin elend. Mir war auch elend, ist es noch. Mir ist elend schon seit langer Zeit. Non lo so. Weil ich nicht schreiben kann. Ist kein Schnaps da? Mir ist schlecht, weil Max dieser Max ist. Ich kann wirklich nicht reden. Eine Zahnhemmung oder sowas, oder weil mir schlecht ist, eine Hemmung in den Zähnen oder was Ähnliches. Es gibt ja einige Monate vor der Begegnung zwischen Frisch und Oellers ihre Affäre mit dem Paolo Chiarini, die ja über das hinausgeht, was Frisch und Bachmann vereinbart hatten, nämlich dass sie beide Nebenbeziehungen führen dürfen, solange sie sich nicht emotional involvieren. Und gegenüber Chiarini aber war es bei Bachmann anscheinend anders. Sie hat offensichtlich wirklich Hoffnungen gehabt, dass sie mit Chiarini zusammenleben könnte, was völlig illusorisch war, weil Chiarini ja verheiratet war und Kinder hatte und außerdem in Italien der frühen 60er Jahre eine Trennung oder Scheidung de facto eigentlich fast unmöglich gewesen wäre. Und das hat Frisch sehr, sehr getroffen, wie man auch aus den Briefen ablesen kann. Und es mutet natürlich dann wie ein böses Fatum an, dass wenige Monate später sich die Situation umkehrt. Nun ist es Frisch, der sich verliebt in eine andere. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Rom, Oktober 1962. Geliebter Max, bitte verzeih mir, aber ich muss möglichst rasch abreisen. Am Montag, wenn es irgendwie geht. Ich verliere jeden Tag mehr Boden. Und noch schlimmer ist, dass ich nicht noch einige oder viele Nächte so durchstehen kann. Ich gehe nach Ütikon und werde dort warten, solange du es wünschst. Und es kann so lange sein, wie du nur willst. Du kannst sicher sein, dass ich warte und arbeite. Aber ich kann hier nicht herumgehen, dein Unbehagen, deine Missbilligung spüren und dich von uns so reden hören, zerstörerischer mit jedem Wort, weil deine Hoffnung von mir weggegangen ist und auf jemand anderen übergegangen ist. Warum ich warten werde? Weil ich hoffe, dass du mich eines Tages wieder lieben kannst und weil das nicht geschehen kann, wenn ich hier jeden Tag elender werde und immer mehr abtreibe in Apathie und Traurigkeit und Glanzlosigkeit. Du sagst, ich soll arbeiten. Und ich bin auch wirklich, wirklich hergekommen mit all den angefangenen Seiten, den Mappen, der neuen hoffnungsvollen Ordnung, aber es zerfällt mir. Ich kann nichts denken, nichts wollen unter deinen abwesenden oder kalten oder mitfühlenden Blicken. Du hast jede Freiheit, das weißt du. Und du sollst Marianne sehen oder reisen mit ihr, und ich verlange keine Rechenschaft, das weißt du auch. Aber ich möchte so warten, dass ich nicht jeden Tag vor dir sein muss und betteln muss um eine Hoffnung wie jetzt, sondern dass ich allein und mit der Arbeit bin und dass ich auch für dich keine Belastung, keine Belästigung bin und nicht einmal ein verstörtes Gesicht. Das meine ich sehr ernst. Sei glücklich mit ihr und in deinem Gefühl und lass dich auch zu keiner Entscheidung drängen. Aber sag mir an einem fernen Tag, wie es ist und was du willst, wenn wir einander wiedersehen. Deine Ingeborg. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Fahrt Zürich-München. 25. November 1962. Meine liebste Ingeborg, da fahre ich nun also nach München. Ausgerechnet nach München, wo du mich erwartet hast. Und du machst es mir möglich. Dafür will ich dir zärtlich danken. Und auch beschämt, weil ich das Gleiche nicht vermocht habe, nicht in solcher Art. Du bist unglaublich lieb, Ingeborg, und ich habe dich nicht nur dafür lieb, aber es macht es mir leichter, dich lieb zu haben und nicht um der Zerrissenheit willen etwas zu töten, was lebendig ist, nicht bloß als große Erinnerung, sondern als Gegenwart und Zukunft. Wie sehr ich zugleich an Marianne hange, weißt du. Es ist schwer für dich jetzt, ich weiß es, vielleicht schwerer, als du es erwartet hast. Dass du es mir trotzdem möglich machst, glücklich zu sein ohne Flucht, Ingeborg, wie soll ich es dir danken? Du bist wunderbar. Ich bin glücklich, dass ich an dich denken kann und grüße dich und küsse dich, dein Max. Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Ütikon, 31. Dezember 1962. Geliebter Max, mit der Hand habe ich schon 3 Seiten geschrieben, aber sie werden immer unleserlicher. Meine Hand zittert zu sehr. Es ist unausweichlich. Wir müssen uns trennen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich mir noch länger etwas vormache, stundenweis Hoffnungen schöpfe. Du würdest dich sowieso von mir im Frühling trennen. Du tust es jetzt nur nicht, weil du meinst, du müsstest abwarten, bis es mir besser geht. Lassen wir diese Krankenhaussentimentalitäten. Ich bin die zweite Nacht durchwach. Ich lese, ich denke, ich überdenke noch einmal alles. Es gibt nur noch die Trennung, und in wenigen Tagen wirst du erleichtert und froh sein, dass ich es ausgesprochen habe. Dass du mich jetzt nicht liebst, weiß ich, dass diese Veränderung stattgefunden hat. Dass du mich noch einmal später plötzlich lieben wirst, glaubst du dir selber nicht mehr, und ich glaube nicht einmal mehr, dass du je ein wirkliches Gefühl für mich gehabt hast. Was diese Jahre für dich gewesen sind, ich weiß es nicht. Ein Irrtum, ein Verhängnis, an dem du zu Zeiten gelitten hast, aber jedenfalls ein für dich fruchtbares, und du wirst deiner Verirrung zuletzt noch ein wenig dankbar sein können. Ich habe dich wirklich und ganz und gar geliebt, auch in der Zeit, in der ich dir einen Schmerz zugefügt habe in meiner Torheit und dafür bezahlt habe mit einem Schmerz und einer Angst um dich, die nicht geringer waren als dein Schmerz. Und ich liebe dich noch immer. Aber ich möchte jetzt dieses Gefühl bald, bald zu einem Ende bringen und nie mehr für einen Menschen etwas dergleichen fühlen. Was jetzt in Schüben über Monate hin mir geschehen ist und zuletzt gestern Nacht erst ganz geschehen ist und mich zur Besinnung gebracht hat, das hat nichts mehr mit Gefühlen, mit Eifersucht und mit Denken und all diesen Martern zu tun. Es ist mir das Herz gebrochen. Wir werden einander nicht mehr sehen, wenn du jetzt via Ütikon nach New York gehst. Ich kann es nicht, werde es verhindern deswegen, denn es würde ein Unglück geben oder gar nichts, was auch einem Unglück gleich käme. Wir können einander treffen im Frühling, wenn ich heraus bin aus den Spitälern und aus all dem für 2, 3 Tage. Wir werden dann das Buch durchsprechen und arbeiten. Und selbstverständlich werde ich, wie ich es versprochen habe, in den nächsten Tagen und Wochen die Anmerkungen schreiben zu dem Buch. Du bist wirklich ein ganz, ganz großer Schriftsteller, das musst du noch wissen, wenn du es manchmal nicht weißt. Und darum musst du dich aufs Äußerste anstrengen. Du darfst nicht nachgeben und bequem werden. Es ist Neujahrsnacht und ich mag nicht glauben, in all der Finsternis nicht, dass noch einmal so ein Jahr kommen kann. Hoffen wir auf ein besseres. Ich denke jetzt an vieles. Vor allem an das erste halbe Jahr, in dem ich so glücklich war und das große Los gezogen hatte. Die Glocken von Zürich läuten immer noch. Das Fenster steht offen und die Nachtluft weht herein. Versuch gut an mich zu denken, aber grad so wenig und so viel, dass es dich nicht stört. Ingeborg. Max Frisch an Ingeborg Bachmann. Rom, 2. Juli 1963. Durchschlag. Also, Ingeborg, nun ist es soweit. In einer Viertelstunde kommt der Mensch von der Contessa, um die Schlüssel zu übernehmen. Dies die letzten Zeilen, die ich in dieser Wohnung tippe. Gefühle? Trauer, Reue, Bitterkeit, Scham. Ich habe geweint. Ich habe dich sehr geliebt zu Anfang und als wir diese Wohnung bezogen haben. Und in einem Sinn werde ich dich immer lieb behalten, im Sinn einer unheilbaren Verwundung. Wir haben es nicht gut gemacht. Verzeih, dass ich dich einbeziehe, auch du, Ingeborg, hast es nicht gut gemacht. So verlasse ich diese Wohnung jetzt mit dem Bewusstsein einer großen Niederlage. Ich wünsche dir, dass du dich wohlfühlst in deiner Berliner Wohnung und küsse dich über alles hinweg, auch über dein Vorgehen mit meinem Krankheitstagebuch hinweg, in Trauer, dein alter Max. Wir haben es nicht gut gemacht. Eine Collage aus den Briefen von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Mit Johanna Wokalek und Matthias Brandt. Kommentiert von den Herausgeberinnen Dr. Renate Langer, Universität Salzburg, und Dr. Barbara Wiedemann, Universität Tübingen. Bearbeitung Vera Teichmann. Musik Peter Imich. Tongestaltung Sebastian Fischer und Martin Keil. Regie Vera Teichmann und Harald Krever. Redaktion Kurt Reisenegger. Produktion Speak Low mit dem Österreichischen Rundfunk 2023. Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann-Max Frisch, gelesen von Johanna Wokalek und Matthias Brandt, ist bei Speak Low auf 2 MP3-CDs mit insgesamt 966 Minuten erschienen. Die Buchausgabe der Briefe von Max Frisch und Ingeborg Bachmann ist bei Suhrkamp erhältlich.